Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Bo Diddley, The Brokes, Buster Smith, The Chesterfield Kings, The Rolling Stones, Dandy Livingston, Jackie King Edwards, Larry Willis, Otis Redding, Ry Cooder und Viswa Mohanbat, David Napihi Burrows, Jonathan Tim Jr., besser bekannt als Ahmed Abdul Malik, war Bassist beim Drummer Art Blakey und den Pianisten Earl Hines, Randy Weston und Thelonious Monk. Zwischen 1958 bis 1964 veröffentlichte er 6 Alben, auf denen er nicht nur Kontrabass, sondern auch die Oud, eine Vorgängerin der Laute und Gitarre aus dem arabischen Raum, spielte. Auf diesen 6 Alben, die ab den 70er Jahren in Vergessenheit gerieten, vermischte er Jazz mit arabischer Musik bzw. arabische Musik mit Jazz. In einigen Folgen von Framats musikalisches Fundbüro hatte ich bereits Musik von Ahmed Abdul Maleks zweiter LP East Meets West präsentiert. Die heutige Sendung eröffnet aber El Haris, was in Deutsch ängstlich bedeutet, von der Debüt-LP Jazz Sahara. Thank you. Mit Abdul Malik und 1958 folgte Bo Diddley mit Keep Your Big Mouth Shut von 1964, einem Lied, das vor allem in Großbritannien zu einem Standard in der dortigen Rhythm and Blues Szene wurde. Die bekannteste Coverversion war wohl die von den Pretty Things, aber auch in den 70ern wurde das Stück weitergespielt, so zum Beispiel von den Pub-Rockern Dr. Feelgood. Nun hören wir aber gleich eine US-Garagenband namens The Brokes. Die klangen wie eine Mischung aus den Animals aus Newcastle und den Pretty Things aus London. Don't Shoot Me Down war die A-Seite der Single I Ain't No Miracle Worker und hatte natürlich Bo Diddleys Stück Keep Your Big Mouth Shut als Grundlage. Wenn man es mal sehr, sehr dezent ausdrückt. You, baby, it was me you were trying to please. Now make a dog cry, woman, the way you brought me to my knees. Yeah, I was really hung on you, child, and I believed you when you said you wouldn't play games. I keep hoping, but all you pretty women turn out to be just the same. Don't shoot me down. Don't shoot me down. just wish I was a happily dead. I'm crying for you, pretty baby, but I tell you, woman, I ain't gonna cry no more. I'm gonna build a house all around your memory, now I'm gonna slam the door. Buster Smith war ein Altsaxophonist, der aber sein Mundstück mit einem Schilfblättchen für Tenorsaxophonisten ausstattete, um einen lauteren Klang zu erhalten. 1904 in Texas geboren, nahm er nur ein einziges Album Ende der 50er Jahre für Atlantic Records auf, mit dabei sein Bruder Boston Smith am Piano. Der Grund, dass nur ein Album zustande kam, war ein Autounfall und dessen Folgen, die Buster Smith veranlassten, vom Altsaxophon zur Bassgitarre zu wechseln, da dieses Spiel dort weniger anstrengend war. Außerdem war Buster Smith schon immer Mentor und Musiklehrer, unter anderem von Charlie Parker und T-Bone Walker, der eine ein Altsaxophonist wie Buster Smith, der andere ein Gitarrist und ebenfalls aus Texas stammend. Buster Smith spielte in den 1920er und 30er Jahren bei den Oklahoma Blue Devils, die später die erste Count Basie Big Band wurden und deren Mitglieder neben Basie und Smith Tenorsaxophon ist Lester Young, Bassist Walter Page, Sänger Jimmy Rushin, Schlagzeuger Joe Jones waren. Doch nun S-Dur Boogie bzw. E-Flat Boogie von 1959 mit Buster Smith. Mm-hmm. Stones existieren nun schon seit über 60 Jahren. Das ist eine gigantisch lange Zeit. Aber auch die Chesterfield Kings aus Rochester, New York, schafften 30 Jahre von 1979 bis 2009. Das ist ein beachtlicher Zeitraum. Im Gegensatz zu ihren Vorbildern aus dem Königreich blieben die Chesterfield Kings klangtechnisch in den 60er Jahren und waren somit eine Retro-Band. Während die Rolling Stones ja auch mal eine Zeit lang in der Vergangenheit modern waren. Wir hören jetzt beide Bands, The Chesterfield Kings von 2009, State Too Long, und die Rolling Stones mit der B-Seite ihrer Single Jumping Jack Flash, nämlich Child of the Moon. Yeah. Crescent shape. wie die Chesterfield Kings zum Reggae, der ja bereits in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf Jamaika entwickelt wurde. Dann kann ich nicht beurteilen, dafür kenne ich diese Band einfach nicht gut genug. Die Rolling Stones waren jedenfalls große Fans dieses Genres und sie setzten das ja meiner Meinung nach in ihrer eigenen Musik auch sehr gut um. Bei Dandy Livingston, Jahrgang 1943, schien diese Liebe auf Gegenliebe zu stoßen, denn 1971 nahm der Sänger, der in den frühen 60er Jahren bereits mit Ska am Start war, ein Cover von Jagger Richards' Salt of the Earth ein. Wir hören von 1974, aber Dandy Livingston mit Caribbean Rock. Jackie King Edwards war 5 Jahre älter und startete seine Schallplattenkarriere sogar noch früher als Dandy Livingston, schon Ende der 50er Jahre. Am bekanntesten sind seine beiden selbstverfassten Lieder Somebody Help Me und Keep On Running, die aber in den Versionen der Spencer Davis Group die bekannteren sind. Und ehrlich gesagt, das auch zu Recht, also jedenfalls meiner Meinung nach. Ich werde diese Stücke irgendwann sicherlich mal spielen, aber zu Dandy Livingstons Caribbean Rock von 1974 passt Jackie King Edwards ein Jahr zuvor erschienenes Do What You Wanna Do einfach besser. Birds are in the treetops, singing out their tune. The sun is piping hot, you can go up on the roof. Hey, Caribbean Rock, Caribbean Rock, Caribbean Rock, down at catch your sun. Leave from sweet Jamaica down to Trinidad, Barbados to St. Lucia, Dominica, Antigua, yeah. Caribbean Rock, Caribbean Roll, Caribbean Rock, down it catch your soul. The natives are so gay, their cares are far away. Each and every day life is come what may. Hey, Caribbean Rock, Caribbean Rock, Caribbean Rock, down it catch your soul. Do what you wanna do. Musik war immer schon sehr von der US-amerikanischen Soul-Musik beeinflusst worden. Das große Idol zum Beispiel von Toots Hibbert, dem Leadsänger der Maytals, war Otis Redding. Letztgenannten hören wir gleich, und zwar mit Hard to Handle, einem Stück, dessen Veröffentlichung er gar nicht mehr 1968 erleben konnte. Er war ja bereits im Dezember 1967 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Zuvor gibt es aber eine Instrumentalversion des Pianisten Larry Willis von 1970 mit Gigi Mraz, der später bei Roland Hanners New York Jazz Quartett einstieg, am Bass, und Al Foster, der als junger Musiker mal bei dem Trompeter Blue Mitchell seine ersten Studioerfahrungen sammelte. Außerdem dabei der Studio- und Session-Gitarrist Al Gaffa. Thank you. scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old loving, and I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Lighter than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your count, called mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm sure hard to hell and I yes I am. Good old love, so much no good love. I'm a big old man. Gegen Ende dieser Ausgabe von Framatz Musikalisches Fundbüro-Treffen nochmal zwei musikalische Kulturen aufeinander. Der vom Blues und der US-amerikanischen Popmusik kommende Gitarrist Ray Kuda und der indische Moha-Wiener-Spieler Yishwar Mohanbhat. Die Variante, die Yishwar Mohanbhat spielt, also diese Mohan-Wiener, die hat er selbst entwickelt. Das sieht aus wie eine Gitarre, wird auf den Knien gespielt, hat aber 21 Saiten, 4 Melodieseiten, 5 Saiten für einen Drone, also ein oder mehrere langanhaltende Töne, vergleichbar wie beim Dudelsack. Und der Rest sind dann Resonanzsaiten, die einfach so mitschwingen und nur in der Ausnahme aktiv gespielt werden. 1993 spielte Kuda und Mohanbhat Isa Lee ein. Thank you. Hawaiianische Musik war für Ray Cooder neben Blues afrikanischer und karibischer Musik ebenfalls von Bedeutung. Kein Wunder, die Lapsteel-Gitarre und auch die Resonator-Gitarren, die im Country früher allgegenwärtig waren, kamen ursprünglich aus Hawaii. Zum Abschluss hören wir einen Hawaii-Gitarristen mit dem Titel Aloha Oe Blues, irgendwann um 1927 aufgenommen. Der Gitarrist war David Napi Burrows, über den nur bekannt ist, dass er mal Mitglied der Band des hawaiianischen Orchesterleiters Johnny Noble war. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und nun viel Spaß mit David Napihi Burrows und Aloha Oe Blues.